Die Mammutsteuer. Du findest es wahrscheinlich ganz normal, dass Menschen Dattelpalmen, Weizenfelder oder Schafherden besitzen können, oder? Aber bei genauem Überlegen ist es eigentlich ziemlich seltsam. Wie kann es angehen, dass ein Lebewesen ein anderes besitzt? Bienen besitzen die Blumen doch auch nicht, die sie anfliegen. Flöhe besitzen die Hunde nicht, in deren Fell sie hocken. Und Geparden nicht die Zebras, die sie jagen. Die Jäger und Sammler hatten kaum Besitz gehabt. Und das wenige, was sie besaßen, wurde oft geteilt. Zwar konnte es vorkommen, dass Jäger und Sammler den Wald, in dem sie jagten, als ihr Eigentum betrachteten. Doch der Gedanke, dieser Wald könnte einer einzelnen Person gehören und niemand sonst dürfte ihn betreten, wäre für sie völlig verrückt gewesen. Stell dir einen Jäger vor, der auf eine Mammutherde deutet und seinen Kollegen wichtigtuerisch zuruft: »Die gehören alle mir! Wenn ich euch netterweise erlaube, ein paar davon zu jagen, müsst ihr mir eine Mammutsteuer zahlen.« Seine Jägerkollegen hätten ihm einen Vogel gezeigt, ganz abgesehen davon, dass die Mammuts ja einfach hätten weiterziehen können, wohin auch immer. Wieso hätten sie sich den albernen Ideen irgendeines Menschen fügen sollen? Doch je stärker sich die Landwirtschaft ausbreitete und je mehr Lebewesen die Menschen unter ihre Kontrolle brachten, desto leichter fiel es ihnen, sich Schafe und Weizen als Eigentum vorzustellen. In den ersten Dörfern und kleinen Städten kümmerten sich die Bauern noch gemeinsam um ihre Felder und Tiere und teilten sich dann die Ernte. Doch ab und zu gab es Bauern, die lieber alleine arbeiteten und auch für sich allein essen wollten. Wenn eine Familie nun besonders hart auf einem Feld geschuftet, Steine entfernt, Weizen gesät und Pflänzchen gewässert hatte, dann konnte es passieren, dass sie das Feld auch für sich alleine beanspruchte. Dann durfte sich niemand ohne Erlaubnis ein Körnchen von diesem Feld nehmen. Manche Familien besaßen 10 solcher Felder. Sie waren reich. Andere besaßen nur ein kleines Feld oder gar keins. Sie waren arm.